Die Frelimo Delegation unter Leitung des Generalsekretärs Eliseo Joaquim Machiaba besuchte Mangyongdae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung, und auch das historische Parteigründungsmuseum, Museum der Völkerfreundschaft und den Palast der Wissenschaft und Technologie und weitere.